Überall, wohin ich seh, Seilschaften der SED, in den Aufsichtsräten hocken, die ja mal die roten Socken. Schlag sie tot, mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag die Kommunisten tot. Mit einem Grinsen im Gesicht verlassen Mauermörder das Gericht. Sie schützten doch nur ihre DDR. Von den Opfern spricht keiner mehr. Schlag sie tot, mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag die Kommunisten tot. Und von Verrecken! Eine neue Pest. Linke Liste, PDS. Alle wissen, was früher war. Stasi, Gysi war der Notar. Schlag sie tot, mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag die Kommunisten tot. Schlag sie tot, schlag sie tot, mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag die Kommunisten tot. Schlag sie tot, schlag sie tot, mach die Kommunisten nieder. Schlag sie tot, schlag sie tot, schlag die Kommunisten tot. Schlag sie tot, schlag sie tot. Schlag die Kommunisten nieder! Schlag sie tot! Schlag sie tot! Schlag die Kommunisten tot!